B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jarczyk und folgenden Themen. Macht im Hintergrund. Wie die Linke in Polen zur entscheidenden Kraft wird. Politprozess mit ungewissem Ausgang. Prominente Zeugen sagen zugunsten Chodorkowskis aus. Freundschaft gegen Hungerleider. Berlusconis langer Arm reicht bis nach Libyen. Sowie schließlich Kriegswunden in Frankreich. Warum Vichy bis heute seine Last mit der Kollaboration nicht überwinden kann. 4,5 Prozentpunkte Unterschied. Ein denkbar knappes Ergebnis war das in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen am vergangenen Sonntag in Polen. Selbst die Fatalisten unter den Demoskopen kamen aus dem Staunen nicht heraus. Dass Jarosław Kaczynski so gut abschneiden würde, hatten vermutlich nicht einmal seine größten Fans geglaubt. Nächsten Sonntag müssen die Polen erneut an die Urnen, unter ihnen auch jene, die im ersten Wahlgang für den Kandidaten der Linken gestimmt hatten. Ihr Wahlverhalten wird nun darüber entscheiden, wer polnischer Präsident für die nächsten 5 Jahre sein wird. Kein Wunder also, dass sowohl der erzkonservative Jarosław Kaczynski als auch der liberal-konservative Bronisław Komorowski um die Gunst der ehemaligen Kommunisten werben. Ludger Kaczmierczak über das Zünglein an der Waage in Polen. Jarosław Kaczynski hat sie immer verteufelt. Die Linksallianz war für ihn ein Sammelbecken korrupter Postkommunisten. Eine Mafia sei das, hat er mal gesagt. Deshalb wollte er die Partei noch vor wenigen Jahren verbieten lassen. Heute spricht der Chef der Nationalkonservativen ganz anders über die SLD, was angeblich auch mit der Flugzeugtragödie vom 10. April zu tun haben soll. Bei dieser schrecklichen Katastrophe sind auch Mitglieder dieser Partei ums Leben gekommen. Ich werde ab heute nur noch von den Linken sprechen. Ich werde nicht mehr das Wort benutzen, das ich früher verwendet habe. Denn diese Leute wollten in Katynen die Opfer eines Systems ehren, das sie früher selbst einmal akzeptiert haben. Aber es gibt so etwas wie aktive Reue und das sollten wir würdigen. Jarosław Kaczynski würdigt diese aktive Reue vor allem deshalb, weil er als Präsidentschaftskandidat die Stimmen der Linken bei der Stichwahl am 4. Juli benötigt. Auch Bronisław Komorowski buhlt um die Gunst dieser Wähler. Nach dem guten Wahlergebnis des SLD-Parteichefs Grzegorz Napieralski am vergangenen Sonntag scheinen die Linken ihre langjährige Krise überstanden zu haben. 13,7%, das sind fast 2 Millionen Wählerstimmen. Dank des 36-jährigen Napieralski sei die Partei für junge Leute eine echte Alternative, meint der Politologe Wawrzyniec Konarski. Elektorat SLD-owski. Die Partei lag zuletzt bei gerade mal 6,7%. Die 7%, die am Sonntag dazugekommen sind, haben beschlossen, ihm eine Chance zu geben. Wähler, die vorher vielleicht für die Bürgerplattform gestimmt und die SLD dadurch lange Zeit so sehr geschwächt haben. Die Demokratische Linksallianz begann 1990 als Wahlbündnis aus Sozialdemokraten, Postkommunisten und mehr als 20 anderen politischen Gruppierungen. Als Partei registriert ist die SLD erst seit 1999. Ihr damaliger Vorsitzender Leszek Miller wurde kurz darauf zum Ministerpräsidenten gewählt. Doch in den Jahren danach schlitterte die Partei von einer Korruptionsaffäre in die nächste. Die Linken, so die Politologin Anna Materska-Sosnowska, seien politisch eigentlich schon tot gewesen. Nach der grausamen Zeit der Non-Existenz hat die Partei nun die Chance, das Zünglein an der Waage zu spielen. Das ist eine völlig neue Situation. Und dabei geht es gar nicht so sehr um diese Präsidentschaftswahl, sondern schon um die Parlamentswahlen im nächsten Jahr. Im Werben um die schöne linke Braut müsste Bronisław Komorowski bessere Karten haben als der nationalkonservative Jarosław Kaczynski. Die pro-europäisch gesinnte SLD vertritt gerade in moralisch-ethischen Fragen sehr liberale Positionen. Außerdem fordert sie, ähnlich wie Komorowski, einen baldigen Abzug der polnischen Truppen aus Afghanistan und eine Anerkennung der EU-Grundrechtecharta. Diese schützt unter anderem die Rechte von Homosexuellen, weshalb der damalige polnische Präsident Lech Kaczynski nicht bereit war, die Konvention zu akzeptieren. Das ist eine sehr moderne Linke, sagt Grzegorz Napieralski. Wir sind für ein gut organisiertes Gesundheitswesen, das für alle zugänglich ist, für Bildung auf europäischem Niveau und für eine bessere Entwicklung ländlicher Regionen. Diese Linke betrachtet die Wirtschaft als Chance und nicht als eine Möglichkeit für die Reichen, ihre Geschäfte zu machen. Derzeit genießt Napieralski seinen Status als Königsmacher. Eine offizielle Wahlempfehlung wird er seinen Parteifreunden aber vermutlich nicht geben. Er will es sich weder mit den Konservativen noch mit den Liberalen verscherzen. Denn wer weiß, wer im kommenden Jahr die Parlamentswahl gewinnt. Wunder dauern auch in Russland eine ganze Weile. Unmöglich scheinen sie dennoch nicht zu sein. So zum Beispiel im Prozess gegen Michail Chodorkowski. Seit vergangenem Herbst wird dort erneut gegen den ehemaligen Jugos-Eigentümer und seinen Partner verhandelt. So sehr sich der Kreml, sprich Putin, darum bemüht, ja nicht den Eindruck entstehen zu lassen, seine Finger im Spiel zu haben, deutet vieles darauf hin, dass es sich hier doch um einen politischen Prozess handelt. Chodorkowski hatte seinerzeit die russische Opposition finanziert und das hat ihm Putin bis heute nicht verziehen. In den letzten Tagen nun sagten erstmals Zeugen zugunsten Chodorkowskis aus. Gesine Dornblüt über ein Verfahren, bei dem Chodorkowskis Anwalt dennoch große Bedenken hat. Es waren nicht irgendwelche Zeugen, die diese Woche zugunsten Michail Chodorkowskis aussagten, sondern hochrangige Politiker. Zunächst der ehemalige Wirtschaftsminister German Greef. Er relativierte die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft, nach denen Chodorkowskis Konzern Jukos bei den eigenen Tochterfirmen Öl weit unter dem Marktpreis eingekauft und sich damit illegale Vorteile verschafft haben soll. Greef bemerkte, wenn Jukos Weltmarktpreise bezahlt hätte, wäre der Konzern sofort bankrott gewesen. Nach Greef kam sogar ein amtierendes Regierungsmitglied in den Zeugenstand, der Industrie- und Handelsminister Viktor Chrystjenko. Und auch er entlastete Chodorkowski. Dem Unternehmer wird vorgeworfen, 350 Millionen Tonnen Öl geraubt zu haben. Minister Chrystjenko sagte aus, ein Diebstahl im Umfang von Millionen Tonnen sei ihm unbekannt. Seine Aussage ist deshalb umso wichtiger, als Chrystjenko zu dem Zeitpunkt, als der Diebstahl passiert sein soll, Energieminister war. Für Chodorkowskis Verteidiger Juri Schmidt ist all das eine Genugtuung. Denn Schmidt hält die gesamte Anklageschrift für absurd und in sich widersprüchlich. Bei Jukos haben 120 oder 130.000 Leute gearbeitet, mehrere Jahre lang. Die Leute haben Lohn bekommen. Das Unternehmen hat Steuern gezahlt. Es hat in die Infrastruktur investiert, in die Erforschung neuer Vorkommen und so weiter. Und womit hat es das alles bezahlt? Natürlich mit dem Erlös aus dem verkauften Öl. Öl war die einzige Erlösquelle von Jukos. Zu sagen, dass alles gestohlen wurde, etwas Dümmeres kann man sich doch gar nicht ausdenken. Wie viele Beobachter auch, geht der Anwalt Juri Schmidt davon aus, dass der Prozess gegen Chodorkowski politisch motiviert ist. Putin persönlich nehme dem Unternehmer übel, dass der vor Jahren, als Putin gerade neu an der Spitze des Staates stand, die Opposition finanzierte. Chodorkowski wurde bereits 2005 wegen Steuerhinterziehung zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Im kommenden Jahr läuft die ab und Chodorkowski käme frei, es sei denn, er wird erneut verurteilt. Wahrscheinlich gab es eine strikte Anweisung von oben, für diesen Prozess so viele Anklagepunkte wie möglich zusammenzufügen. Im ersten Prozess konnte das Gericht nicht mehr als 10 Jahre Freiheitsstrafe verhängen. Nun können es bis zu 22,5 Jahre werden. Juri Schmidt hat Erfahrung mit politisch motivierten Prozessen. Der 73-Jährige unterhielt schon zu Sowjetzeiten Kontakte zu Dissidenten. Seit Mitte der 80er Jahre verteidigt er Menschen, die aus politischen Gründen verfolgt wurden. Schmidt sagt, die Menge von Verfahrensverstößen und Gesetzesverletzungen im zweiten Chodorkowski-Prozess übertreffe alles, was er bisher als Anwalt erlebt habe. Wir haben zum Beispiel beantragt, dass das Gericht der Akte noch einige Dokumente hinzufügt, die wir für die Beweisaufnahme und dementsprechend für die Verteidigung für wichtig halten. Das Gericht hat unsere Anträge abgelehnt und damit bewiesen, dass es ihm völlig egal ist, was tatsächlich geschehen ist und was die Verteidigung sagt. Und schließlich hofft Schmidt auf Präsident Medvedev. Der setzt sich in letzter Zeit verstärkt für den Rechtsstaat ein. Ich bin überzeugt davon, dass Medvedev dieser Prozess sehr stört. Er belastet sein Image. Es ist wie mit einem kranken Zahn, der von Zeit zu Zeit eitert und sich immer wieder bemerkbar macht. Ich weiß aus informierten Quellen, dass Medvedev einen würdigen Ausweg aus dieser Sache sucht. Die Frage ist aber, ob seine Kraft und seine Möglichkeiten ausreichen. Ab und zu, wie vor einer Woche etwa, zieht es Silvio Berlusconi zu seinem Freund Muammar al-Gaddafi nach Libyen. Die beiden verstehen sich gut und wenn die Laune des libyschen Diktators es zulässt, dann erfüllt er Silvio nahezu jeden Wunsch. Aber eben doch nicht immer. So hat Gaddafi, Männerfreundschaft hin oder her, jüngst kurzerhand das UNHCR-Büro in Libyen geschlossen. Die einzige Institution, die sich bisher in dem nordafrikanischen Land um Flüchtlinge und Verfolgte kümmerte. Was geht das nun Berlusconi an, werden Sie sich fragen. Viel, denn ausgerechnet die Vertretung des UN-Flüchtlingskommissars in Tripolis war das entscheidende Argument der Berlusconi-Regierung, mit dem sie die Abschottung des Seeweges gegen die unerwünschten Boat People Richtung Lampedusa begründete. Karl Hoffmann über zwei Politiker und ihre Art, das Flüchtlingsproblem zu lösen. Seit er vor 1,5 Jahrzehnten in die Politik eingestiegen ist, hat Silvio Berlusconi die Beziehungen zum südlichen Nachbarn Libyen besonders sorgfältig gepflegt. Mit Erfolg, wie er stolz verkündete. In questi 15 anni io ho avuto modo di incontrare più volte. In diesen letzten 15 Jahren habe ich den Leader mehrmals getroffen und mit ihm verbindet mich eine wahre und tiefe Freundschaft. Der Leader besitzt eine große Weisheit und ich muss zugeben, dass alle seine Ansichten bezüglich der großen internationalen Krisen dieser letzten Zeit immer absolut zutreffend waren. Delle posizioni che fotografavano esattamente la realtà. Seit dem pompösen Besuch Gaddafis in Rom vor genau einem Jahr ist die Freundschaft noch gewachsen, denn Libyen erweist sich als verlässlicher Garant der Interessen Italiens. Die Öl- und Gaslieferungen aus der libyschen Wüste sind bis zum Jahr 2030 gesichert und nach dem ebenfalls vor einem Jahr in Kraft getretenen libysch-italienischen Freundschaftsvertrag wurde die libysche Küste erfolgreich abgeschottet, um zu verhindern, dass Flüchtlinge und Migranten mit kleinen Booten Richtung Italien kommen. Seither sitzen sie in Gefängnissen und Lagern fest. Die Vorwürfe, damit italienisches und internationales Asylrecht zu verletzen, wies Silvio Berlusconi entschieden zurück. Die Immigranten können sich ganz einfach an das lokale Büro der Vereinten Nationen wenden, ihre persönliche Situation darstellen und ihr Recht auf Asyl in Italien geltend machen. Ein fadenscheiniges Argument, denn Italien hat keinerlei Immigranten aus Libyen mehr akzeptiert. Und selbst das letzte Feigenblatt für die italienische Politik ist nun gefallen. Der Diktator Gaddafi hat die einzige Verbindung der in Libyen gestrandeten Flüchtlinge und Verfolgten zur Außenwelt gekappt und das Büro der UN-Flüchtlingskommission in Tripolis schließen lassen. Das hat dramatische Folgen, denn, so Laura Boldrini, die UNHCR-Sprecherin in Italien, das war die einzige Institution, die sich um Flüchtlinge und Asylsuchende in Libyen noch kümmerte. Unser Büro konnte diesen Personen, wenn auch mit Einschränkungen, wertvolle Dienste leisten. Da wurden Asylbewerbungen registriert und direkte Gespräche mit den Betroffenen geführt, um ihnen gegebenenfalls das Recht auf Asyl zuzuerkennen. Wie immer gab es auch bei seinem jüngsten Besuch organisierte Begeisterungsbekundungen für Silvio Berlusconi in Libyen. Er erreichte die Freilassung eines de facto als Geisel gehaltenen schweizerischen Bürgers und sprach mit Gaddafi über Geschäfte. Die Immigranten und das soeben geschlossene UNHCR-Büro waren kein Thema. Laura Boldrini hofft trotzdem auf ein Einsehen. Die Flüchtlinge in Libyen fallen jetzt praktisch in ein tiefes Loch. Schließlich waren wir die Einzigen, die sich um diese Leute kümmerten, und es sind sehr viele. Genaue Zahlen gibt es nicht. Aber es handelt sich um mehrere 10.000 Menschen, die oft als Arbeitssklaven missbraucht werden. Viele Frauen werden zur Prostitution gezwungen. Auch der Europäische Flüchtlingsrat schlägt Alarm und fordert die EU auf, die Zusammenarbeit mit Libyen zu überdenken. Doch daraus wird wohl nichts. Italiens Schulterschluss mit Libyen gegen die ungeliebten Ausländer wird von vielen EU-Partnern stillschweigend gebilligt. Mit den aufsehenerregenden Anlandungen armer oder verfolgter Menschen an den Stränden Süditaliens ist jetzt Schluss. Zwischen Rom und Tripolis geht die Freundschaft über alles. Selbst die Opposition war vor 2 Wochen vertreten bei der Vorstellung eines denkwürdigen Bildbandes mit dem Titel »Die Reise des Führers Muammar Gaddafi in Italien«, in dem sämtliche Reden des Diktators während seines Rom-Aufenthaltes vor einem Jahr feinsäuberlich abgedruckt sind. Herausgeber ist der mittlerweile 91 Jahre alte Senator und mehrmalige Ministerpräsident Giulio Andreotti. Mit Nationalhymnen und feierlichen Reden im römischen Palazzo Giustiniani wurde Gaddafis Besuch im Jahr zuvor noch einmal würdig nachgefeiert. Auch Massimo D'Alema, Ex-Kommunist und ehemaliger Regierungschef, lobte die hervorragenden Beziehungen zu Libyen. Ein Land, mit dem uns eine starke wirtschaftliche Partnerschaft verbindet, die für unser Land ohne jeden Zweifel unverzichtbar ist. Schließlich ist Libyen einer unserer wichtigsten Partner auf dem Gebiet der Energiepolitik und sichert unsere Energieversorgung. Heiße Quellen, Lutschbonbons und Art Deco machten einst den Kurort Vichy berühmt. Dann kam der Zweite Weltkrieg und plötzlich wurde Vichy unfreiwillig zur Hauptstadt Frankreichs. Ein höchst erfreuliches Ereignis, könnte man meinen, wäre da nicht die Kollaboration gewesen. Ein dunkler Fleck in der Geschichte dieser doch so netten Stadt. Rainer Volk über Vichy und die Schwierigkeiten bis heute, die Last der Geschichte zu akzeptieren. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Frankreich 1940 heißt für Deutsche bis heute Siegesfanfaren und Blitzkrieg. Franzosen jedoch blicken mit Scham auf den Sommer vor 70 Jahren. Sie verbinden mit ihm den Beginn von Unterwerfung, Unfreiheit und Not. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République. Am 17. Juni 1940 erklärt Marschall Pétain im Radio, der Staatspräsident habe ihn zum Regierungschef ernannt. Der Unterstützung der Armee sei er sich sicher, diese Kämpfe bewundernswert. Trotzdem, Frankreich müsse die Waffen strecken und, so der Held von Verdun im Ersten Weltkrieg weiter, er habe die Deutschen von Soldat zu Soldat gebeten, Wege zu finden, die Feindseligkeiten einzustellen. Waffenstillstand, deutsche Besatzer im Norden und Westen, 1 Million Männer in Kriegsgefangenschaft, das Chaos der Zeit bringt die Regierung dazu, ins kleine Vichy in der Auvergne umzuziehen. Es hat fast 250 Hotels, ein modernes Fernsprechamt und gute Bahnverbindungen ins ganze Land. Am 10. Juli 1940 tagen beide Parlamentskammern gemeinsam im Casinosaal von Vichy und geben Pétain Vollmacht zu regieren. Das Casino, ein Prunkbau im Empire-Stil Napoleons III., dient heute für Kongresse. Die Historikerin Lorraine Martin-Douillat, die über das Vichy der Besatzung ihre Magisterarbeit geschrieben hat, deutet auf eine Plakette in der Wandelhalle. Diese Plakette im Innern des Grand Casino ehrt jene 80 französischen Parlamentarier, die damals im Juli 1940 gegen die Vollmachten für Pétain gestimmt haben. Doch genau das war das Ziel dieser Zusammenkunft, Pétain Vollmacht zu erteilen. Diese Abstimmung markiert den Beginn des Regimes von Vichy. Typisch Vichy, der exklusive Kurort hebt die gut 10% Nein-Stimmen hervor, nicht aber die riesige Zustimmung damals für Pétain. Ortsfremde finden im Kurviertel mit seinen feinen Hotels und Apartmentblocks nur eine Stele zur Erinnerung an die Judendeportationen. Dabei hat sich Vichy kaum verändert, wie ein kleiner Rundgang mit Lorraine Martin-Douillat ergibt. Wir sind hier im Parkviertel mit den großen Hotels, in denen die Ministerien untergebracht wurden. Die Fassaden des Hotel Plaza, des Hotel des Princes, des Hotel des Ambassadeurs und des Hotel du Parc sind von Renovierungen abgesehen, erhalten wie früher. Auch die Straße schaut aus wie damals. Man erkennt sie auf den Fotos wieder, die vor 70 Jahren gemacht wurden. Seit den 90er Jahren bietet das Fremdenverkehrsamt offizielle Stadtführungen an mit dem Titel Vichy Capital, Vichy als Hauptstadt. Sie werden gut nachgefragt. Die Touristenführer verteidigen dabei die Sache der Vichysois, der Einwohner der Stadt. Man vermischt immer noch auf dumme Art Vichysois und Vichyist, Einwohner der Stadt und Anhänger des Regimes. Aber wir vom Fremdenverkehrsamt sind ja für Sie da, um Ihnen diese wunderbare Vergangenheit vor Augen zu führen, das Zweite Kaiserreich und das frühe 20. Jahrhundert. Bleiben wir also bei den Beschlagnahmungen. Es war besser, Generaldirektor eines großen Hotels zu sein, als Besitzer eines kleinen Hotels, das dann zur Kantine des Landwirtschaftsministeriums umgewandelt wurde. Dass die meisten Hoteliers durch die Ganzjahresbelegung der Ministerien gut verdienten, die Stadt mehr Lebensmittel zugeteilt erhielt als andere Ecken Frankreichs, bleibt ebenso unerwähnt wie die Folterkeller der Gestapo und der französischen Miliz, obwohl die Gebäude noch existieren. Auf Nachfrage heißt es zum Beispiel zum dritten Stock des Hôtel du Parc, damals der Amtssitz von Pétain, die Immobilie gehöre einer Stiftung zum Andenken an den Marschall und sei daher leider nicht zu besichtigen. Ganz klar ist, Vichy als Synonym für die Kollaboration ist für die Stadt ein Imageproblem, ein ewiger Schatten. Dabei ist der Kurbetrieb auch nicht mehr das, was er früher war. Nur noch 6.000 Kurgäste zählte man vergangenes Jahr. Philippe Genre, der Fremdenverkehrschef, sieht Vichy aber schon jenseits der Talsohle. Früher gab es nur Kuren, die 3 Wochen dauerten. Heutzutage aber gehen diese traditionellen medizinischen Kuren enorm zurück. Bei uns in Vichy sind die Zahlen jetzt immerhin stabil. Andererseits Körperpflege, Wellness und solche Konzepte entwickeln sich gut und finanziell gesehen ist das sehr viel attraktiver als die medizinischen Kuren von früher. Jung und dynamisch wolle sich Vichy darstellen, sagt Genre. Dass die 4 dunklen Jahre von 1940 bis 1944 da nicht ins Bild passen, kein Wunder. Den Kritikern mit einem Museum oder einer Dauerausstellung den Wind aus den Segeln zu nehmen, diese Idee hat bisher wenig Fürsprecher. Dabei wäre zum Beispiel im Stadtmuseum Platz. Es zeigt bisher eine Briefmarkenausstellung. Der Frankreich-Historiker Professor Rainer Hudemann von der Uni Saarbrücken meint, die Vernebelungstaktik der Stadt sei bezeichnend für den Umgang des ganzen Landes mit der düstersten Epoche seiner Geschichte im 20. Jahrhundert. Also das flammt immer wieder in unterschiedlichsten Formen auf. Aber wie bei uns verschwindet ja die Erinnerung nicht, sondern sie wandelt sich. Und diese Auseinandersetzung mit Vichy bricht immer wieder von Neuem an manchmal ganz unvermuteten Stellen auf. Mit dieser Auseinandersetzung hat Frankreich in keiner Weise abgeschlossen. Rainer Volk über die schwierige Vergangenheitsbewältigung in Frankreich. So viel im Europa-Report heute.